Gucci, Bratan, nicht sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Deal und Midi und Hamudi. Diese Szene ist ne Kachba und ich bang die Pucci. Nur noch Gucci, Bratan, nicht sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, nicht sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Deal und Midi und Hamudi. Diese Szene ist ne Kachba und ich bang die Pucci. Nur noch Gucci, Bratan, nicht sag nur noch Gucci. Fahr am Kudam im Ferrari, lass die Bitches gucken. Ja, mein Handy ist am Klingeln, ich versorg die Kunden. Ich verteil das Zeug an alle Richter, Rapper, Nutten. Scheine drucken, Bratan, ich muss Scheine drucken. Dieses Leben ist ein Spiel und ich brauch gute Karten. Keine Zeit zu warten, Bratan, ich will Gucci tragen. Und irgendwann hab ich ein CLS mit Haus und Garten. Scheine packen, Bratan, ich muss Scheine packen. Jetzt kommt Kapital, ich will ein Stück vom Kuchen. Bra, ich gebe Gas, während die Hurensöhne mich verfluchen. Kripo stürmt die Wohnung, lass die Hunde suchen. Noch ein Buffen, Bratan, ich will noch ein Buffen. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Lila, Mili und Hamudi. Diese Szene ist ne Kaffa und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Lila, Mili und Hamudi. Diese Szene ist ne Kaffa und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Oh Kollege, ich bleib stabil, genau wie Bella Ravi. Guck, ich bang dein Abi, Bratan, nenn es After Party. Hol mir Capri, Sonne schnell, ich trinke nur Safari. Gang Masari, Bratan, ich mach Gang Masari. Tagelang auf Derby, die Nerven liegen blank. Wie ist das Tasse, wenn ich Schlampe ein auf Ehre macht? Aber nicht mit mir, Kollege, ich leg die Schlampe flach. Jeden Tag, Bratan, ich fick jeden Tag. Digga, verkaufen von Netto, Bruder von Leica Othello. Zu viele Filme im Ghetto, ich schaute aus so wie Philipp Mello. Berlin City, Abias, stabil wie meine Makarov aus Stalingrad. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Dila, Nini und Hamudi. Diese Szene ist ne Kaffa und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Dila, Nini und Hamudi. Diese Szene ist ne Kaffa und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Deal und Midi und Hamudi. Diese Szene ist ne Kachba und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Deal und Midi und Hamudi. Diese Szene ist ne Kachba und ich bang die Pussy. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci. Nur noch Gucci, nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci, nur noch Gucci, nur noch Gucci, Bratan, ich sag nur noch Gucci. Nur noch Gucci. Nur noch Gucci. Ja, ah.